Den Anfang macht Siegfried Mauser am Klavier mit den Nocturnen an John Field von Wilhelm Kilmeier. Thank you. Siegfried Mauser spielte die Nocturne an John Field von Wilhelm Kielmeier. Kammermusik von Georg Haider schließt sich an hier im Concerto Bavarese. Wir hören sein zweites Streichquartett, das Scherzo Funèbre, mit dem Quatuor Bozzini. Thank you. Thank you. Das war das Quartier Bozzini mit dem zweiten Streichquartett, dem Scherzo Funèbre von Georg Haider. Das Konzert für Oboe, Fagott und Streicher von Hans-Ludwig Hirsch hören wir als nächstes hier im Concerto Bavarese und es musizieren Manfred Clement Oboe, Detlef Kühl Fagott und das Kammerensemble des Bayerischen Staatsorchesters unter Leitung des Komponisten. Thank you. Thank you.

Manfred Clement Oboe, Detlef Kühl Fagott und das Kammerensemble des Bayerischen Staatsorchesters unter Leitung von Hans Ludwig Hirsch mit dessen Konzert für Oboe, Fagott und Streicher. Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit dem Klavierkonzert Opus 89 von Roland Leistner-Meyer. Solist ist der Pianist Paul Kasper und er spielt zusammen mit den Hofer Symphonikern unter Paulus Christmann. Thank you. Thank you. Wir hörten den Pianisten Paul Kasper und die Hofer Symphoniker unter Leitung von Paulus Christmann mit dem Klavierkonzert Opus 89 von Roland Leistner-Meyer. Und hier kommt der Musiker Viva Chor Bamberg unter Leitung von Fritz Braun mit der Canzon Sal Dolce Loco von Wilhelm Kielmeier. Unter Leitung von Fritz Braun sang der Musiker Viva Chor Bamberg die Canzon Sal Dolce Loco von Wilhelm Kielmeier.